Kundgabe 1492. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.06.1940. Ständiger Kampf. Freudiges Dienen. Sieg. Es bleibt ein ständiges Kämpfen gegen die Macht, die den Abfall von Gott herbeiführen will. Denn diese wendet alle Mittel an, um sich des Willens der Menschen wieder zu bemächtigen. Und daher muss großer Widerstand geleistet werden, um ihr erfolgreich begegnen zu können. Und es ist daher die Seele des Menschen ständig in Gefahr, solange sie wankelmütig ist und dadurch dem Feind eine gewisse Macht über sich einräumt. Sie beweist zwar ihren Willen zu Gott durch die Tat, so sie sich trotz innerem Sträuben der ihr gestellten Aufgabe widmet und sich auch offen zu Gott bekennt. Doch das freudige Dienen kann erst als Sieg gelten. Erst dann gibt der Widersacher sein Bemühen auf und der Mensch erreicht nun mühelos sein Ziel. Es muss die Welt gänzlich überwunden sein, dann erst ist Gottes Geist so nahe, dass alles dem Menschen fassbar erscheint, was zuvor ihm unverständlich dünkte. Denn nun erst kann er ihn belehren und aufklärend tätig sein im Menschen. Amen.